Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 33 bis 34. Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft und hört auf zu sündigen, denn zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Gott segne dieses Wort. Schlechte Gesellschaft. In diesem Bibeltext hier, Bibelabschnitt aus dem 1. Korintherbrief, lernen wir mehr über schlechte Gesellschaft und was es bedeutet und was passiert, wenn wir uns in schlechter Gesellschaft aufhalten. Und Paulus schreibt hier, im ersten Satz, wir verstehen, wo es heißt, lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen. Was sagen denn die Leute? Geht in den Vers 32. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Gott segne dieses Wort. Und das ist eben hier die Verführung von einigen Menschen und auch aus der Glaubensgemeinde dort, dass Leute eben beeinflusst worden sind von Leuten, das sind also auch Prediger, die umhergegangen sind, falsche Prediger, keine christliche Prediger, sind umhergegangen und haben versucht, die Korinther abzuwenden vom Glauben an die Auferstehung Jesus Christus. Ja? Und haben die eben verführt und einige haben eben gedacht, naja, das klingt gut und da waren vielleicht auch irgendwelche schlau klingenden philosophischen Ideen dahinter, aber letztendlich war es schlechte Gesellschaft und Paulus warnt die Glaubensgemeinde dort vor solchen Leuten, denn der schlechte Umgang verdirbt gute Sitten, ja, aber eben auch schlechte Gesellschaft verdirbt guten Charakter, also Charakter, das heißt unsere Herzen, die Jesus Christus zugewandt sind, so wird der Satan, der Teufel, immer wieder versuchen, vor allem durch andere Menschen, durch schlechte Gesellschaft, uns abzuwenden vom Kreuz. Und das ist ganz, ganz wichtig hier, dass ihr das zu Herzen nehmt und versteht, wie Paulus schreibt eben, dass die Menschen zur Vernunft kommen sollen und aufhören sollen zu sündigen. Ja? Denn wir, die wir Christen sind, uns Jesus Christus zugewandt haben, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen durch den Heiligen Geist, tun gut daran, uns abzuwenden von schlechter Gesellschaft. Denn wichtig ist auch zu verstehen, oft ist es leider so, öfter als man denkt, dass es Glaubensgemeinden gibt, auch christliche Glaubensgemeinden, wo nicht alle Herzen der Menschen Jesus Christus zugewandt sind. Manche Menschen haben sich Christus abgewandt. Das können eben auch Leute sein, die in Führungspositionen sind. Ja? Das können Bischöfe, Pastoren sein oder wer auch immer. Und es geht nur durch den Heiligen Geist, der uns in die Herzen spricht, dass wir uns in schlechter Gesellschaft befinden. Ja? Und nicht alles, was sich Theologie nennt, sind eben leider eben auch nicht immer Leute, die Christus also als Gott im Fleische bejahen. Ja? Und das sind also Sachen, die wir verstehen wollen und verstehen müssen. Und was schon schlechte Gesellschaft anbelangt, könnt ihr auch nochmal reingehen ins Alte Testament. Ich ermutige euch, geht rein ins Alte Testament, in die Sprüche. Die Sprüche, ja, im Alten Testament. Sprüche Kapitel 13, Vers 20. Sprüche, Kapitel 4, Vers 23 bis 27 und Sprüche, Kapitel 16, Vers 16 bis 18 und schaut mal, was das bedeutet, sich in schlechter Gesellschaft zu befinden und welche Auswirkungen das hat und warum wir uns gut daran tun, uns Gott zuzuwenden, Jesus Christus zuzuwenden und nicht abzuwenden. Und manchmal müssen wir auch Beziehungen manchmal loslassen und uns lossagen von manchen Menschen, sogar manchmal in unserer eigenen Familie, so schwierig das auch ist, gibt es leider Leute, die Jesus Christus verneinen als Gott im Fleische Und manchmal müssen wir dann Leute aus der Distanz lieben, sozusagen, ein Gebet sprechen, aber die sind nicht mehr Teil unseres Lebens. Ja, wir beten dann, dass sie auch zu Christus finden, aber wir selber können manchmal da nichts weiter tun. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Ja, wir können Leute nicht zur Erlösung führen. Das ist der Heilige Geist, der die Menschen in den Herzen spricht. Und das ist unser Jesus Christus, der eben Menschen zu sich selber ruft. Das können wir selber nicht tun. Ja? Also schlechte Gesellschaft, nehmt euch das zu Herzen und seid wachsam. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Weisheit hier aus dem ersten Korintherbrief, was schlechte Gesellschaft bedeutet. Und wir haben hier ein kleines Gebet, was wir nun sprechen können und was eben auch andere Menschen sprechen können. Und das geht so: Vertrau auf Gott, verlier nicht den Mut, mit Christus im Herzen ist alles gut. Gott segne dieses Wort. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denk immer daran: Die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.